Herzlich willkommen abseits bekannter Wege, deinem Podcast rund ums Hobby Geocaching. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe vom Geocaching-Podcast abseits bekannter Wege. Ich bin Cashlex, aka Sven, und betreibe dieses Hobby Geocaching intensiv seit Oktober 2013. Angemeldet bin ich bei Geocaching.com, allerdings schon seit Oktober 2011. Damals war ich noch unter dem Namen SDGKO registriert. Ende Dezember 2014 hatte ich mich aufgrund der schwierigen Aussprache meines damalig gewählten Nicknames für eine Namensänderung entschieden. Seitdem bin ich unter dem GC-Namen Cashlex bekannt. Aber nun erstmal genug zu meiner Person. Zunächst einmal möchte ich auf einige Fragen eingehen, die sich meine Zuhörer anfangs stellen können. Ist dies ein professioneller Podcast? Die Antwort ist nein. Ich habe bisher keine Erfahrungen in der Erstellung von Podcasts. Aber ich suche die Herausforderung und möchte meine Zuhörerinnen und Zuhörer über Themen im Bereich Geocaching informieren. Darüber hinaus möchte ich zusätzlich über meine eigenen Erfahrungen und Outdoor-Aktivitäten berichten. Wieso veröffentliche ich den Podcast abseits bekannter Wege, obwohl es bereits schon so viele hochwertige Podcasts in diesem Bereich gibt? Meine Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel. Ich habe sehr viel Spaß am Hobby Geocaching und ich möchte diesen einfach mit euch teilen. Schließlich gibt es ja auch hunderte von unterschiedlichen Radio- und Fernsehsendern, die ebenfalls ihre Daseinsberechtigung haben. Oder etwa nicht? Doch warum sollte es ein Podcast sein, obwohl es Mehraufwand durch Aufnahmen und Schneiden der Audiodateien und in der Erstellung und Pflege der Homepage bedeutet? Nun, ich merke, dass die Menschen in der heutigen Zeit sehr viel unterwegs und aktiv sind. Die Zeit zur Informationsgewinnung ist immer sehr knapp. Längere Berichte werden meiner Meinung nach deshalb sehr oft einfach nicht gelesen. Ein Podcast lädt man sich auch mal kurz auf seinem Audioplayer oder Smartphone herunter und hört ihn sich neben seinen üblichen Tätigkeiten einfach zeitgleich an. Auch für Entspannungsphasen auf der Couch oder als gute Nachtgeschichten vor dem Einschlafen ist ein Podcast, wie ich finde, immer sehr gut geeignet. Was erwartet dich bei dem Podcast abseits bekannter Wege und welche Themen bzw. Inhalte werden hier behandelt? Eine kurze und unüberlegte Antwort könnte hier lauten: alles. Doch dann weiß der Hörer immer noch nicht, was ihn in Zukunft hier erwartet. Ich habe mir überlegt, in den Folgen von abseits bekannter Wege Folgendes aufzubereiten: Kurzinformationen zu aktuellen Ereignissen im Bereich Geocaching, Aufnahmen von Geocaching-Touren und Outdoor-Aktivitäten, Kurzberichte über aktuelle Geocaching-Themen, eventuell Interviews mit anderen Geocachern und vieles mehr. Für Anregungen und Themenvorschläge könnt ihr mich jederzeit gerne unter der E-Mail-Adresse cashlex@gmail.com kontaktieren oder nutzt ganz einfach das Kontaktformular auf meiner Internetseite www.abseitsbekannterwege.com. Auch über Feedbacks zu meinem Podcast würde ich mich sehr freuen. In welchem zeitlichen Abstand erfolgen die Ausgaben des Podcasts abseits bekannter Wege? Und wie lang sind die einzelnen Folgen? Um einen erfolgreichen Podcast auf die Beine zu stellen, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass der Spaßfaktor im Vordergrund steht und auch erhalten bleibt. Spaß ist immer der größte Motivator. Das ist der Grund, warum ich mich ungern auf feste Zeiträume festlegen möchte. Die einzelnen Folgen dieses Podcasts werden deshalb sehr wahrscheinlich in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Ich denke, dass das auch im Interesse meiner Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Denn warum sollte ich jede Woche Samstag eine neue Folge herausbringen, obwohl ich nichts zu berichten habe? Dennoch habe ich mir das Ziel gesetzt, mindestens einmal im Monat eine neue Folge herauszubringen. Bitte verzeiht mir, wenn es auch hier das ein oder andere Mal nicht der Fall sein wird und vielleicht mal 6 Wochen zwischen 2 Folgen liegen. Nun möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wie lang die einzelnen Folgen von Abseits bekannter Wege sein sollen. Darüber habe ich mir sehr lange den Kopf zerbrochen. Um diese Frage beantworten zu können, sind sehr viele Faktoren zu berücksichtigen. Wie umfangreich sind die vorhandenen Informationen zu dem Zeitpunkt der Erstellung einer neuen Folge? Wie komplex ist das Thema, über das ich in der nächsten Folge berichten möchte? Wie lange kann ein Zuhörer überhaupt aufmerksam zuhören und bleibt für die Informationen, die ich ihm geben möchte, noch aufnahmebereit? Und das sind nur wenige der Fragen, die ich mir gestellt habe, um für mich einen Richtwert für die optimale Länge der einzelnen Folgen festzulegen. Deshalb fällt mir die Beantwortung dieser Frage ziemlich schwer und möchte mich auch hier sehr ungerne auf eine feste Folgenlänge festlegen. Dennoch habe ich mich zunächst einmal für eine Ausgabenlänge von ungefähr 20 Minuten entschieden. Auch hier bitte ich um Verständnis, wenn die einzelnen Folgen von Abseits bekannter Wege hier und da mal etwas kürzer oder auch länger ausfallen. Soweit erstmal zu den Fragen bzw. der Vorstellung dieses Podcasts. Ich freue mich schon sehr auf die zukünftigen Herausforderungen und das Erstellen der nächsten Folgen von Abseits bekannter Wege. Ein Hinweis zur Audioqualität möchte ich allerdings noch loswerden. Wie oben bereits erwähnt, ist dies ein privater und kein professioneller Podcast. Auch weil ich geplant habe, die einen oder anderen Folgen mit einer unternommenen Geocaching-Tour zu bereichern, wird die Audioqualität mit Sicherheit nicht immer optimal gegeben sein. Dennoch ist es mein Bestreben, die Audiodateien in einer akzeptablen Qualität zum Download zur Verfügung zu stellen. Auch hier wäre ich für euer Feedback und Verbesserungsvorschläge sehr dankbar. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, wie so eine Outdoor-Audioaufnahme in diesem Podcast aussehen wird. Bevor ich hier zu viel versuche, euch das zu erklären, schlage ich vor, hört doch einfach selbst in das erste GC-Abenteuer von Abseits bekannter Wege herein. Viel Spaß dabei! So, hallo zusammen. Ich habe mir gedacht, ich gehe heute mal raus zum Cachen und habe mir dabei einen Mystery ausgesucht, den ich schon vor längerer Zeit gelöst habe. Ich habe mich bereits verkabelt. Ja, werde dementsprechend jetzt mit euch den Cache ablaufen. Es geht um den Mystery. Ach, das geht doch einfach 11. Der Owner von dem Cache ist Smart Cache. Die Schwierigkeit des Mysteries ist 3,5 und das Gelände ist ebenfalls 3,5 gewertet. Hier ist jetzt noch ein gewisser Anstieg. Also bei diesem Cache habe ich ziemlich lange gebraucht, um auf die Lösung zu kommen. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann ist es total einfach. Also ist das von der Cache-Beschreibung her, ach, das geht doch einfach, recht gut gewählt. Oh, hier sind aber einige Höhenmeter zu überwinden. Also ich will versuchen, mit euch den Cache abzulaufen, ohne großartig zu spoilern, damit auch ihr weiterhin viel Spaß habt am Cachen, falls ihr auch den mal machen solltet. Das geht aber hoch hier. Also ich bin selber hier noch nie gewesen. Und das ist natürlich eine schöne Sache beim Geocachen, dass man immer wieder an Orte geführt wird, wo man vorher noch nicht war. Oh, hier ist alles abgezäunt ringsherum. Also mit dem Fahrrad will ich jetzt hier auch nicht hoch. Mein lieber Mann. Boah, ist das ein Anstieg. Heieiei. Solche Tage wie heute liebe ich. Es ist trocken. Es ist 7,5 Grad. Die Familie ist aus dem Haus. Und somit hatte ich Zeit, auch cachen zu gehen. Und dachte mir, ich nehme euch heute mal mit und mache mal diese Aufnahme. So, jetzt muss ich erstmal vom Puls runterkommen. Puh. So, So, ich glaube hier schon eine gewisse Kescher-Autobahn zu sehen. Ja, das Zeckensymbol ist hier auf jeden Fall gut angebracht. Also hier muss man schon so ein bisschen ins Unterholz. So, hier soll er sein. Hier soll er sein. Der wird doch nicht da unten sein, oder? So, hier habe ich mich ganz gewaltig verlaufen. Ah, weil hier wird er mit Sicherheit nicht sein. Also gehen wir mal noch ein bisschen runter. Wenn es gleich Klock macht, liege ich auf dem Hintern. Ah, so. Was sagt die Rose? 10 Meter? Ich werd verrückt, ey. Ankunft. 7 Meter. Nee, wa? Ich werd verrückt. Ist das geil. Ist das geil. Drei Meter. Also ich glaube, ich muss hier rein, ha? Und ich habe keine Taschenlampe dabei. Nee. Nee. Ich glaube nicht, dass ich hier rein muss. Aber das wäre eine coole Location für den Cache. Auf jeden Fall. Ups. So. Leute. 2 Meter, 3 Meter. Und ich habe keine Taschenlampe dabei. Ich werde verrückt. Jetzt lese ich nochmal das Listing. Also 3,5. Wird für mich bedeuten, aber er hat kein Taschenlampensymbol dabei. Er hat kein Taschenlampensymbol dabei. Das ist merkwürdig. Oh, so, also, nochmal da rein. Ist das da drin? 3,5 wäre natürlich richtig. So, jetzt bin ich hier drin. Jetzt gucke ich mich mal um. Oh, schon nicht ganz ungefährlich hier drin. Ich gucke mal, ob ich hier meine Taschenlampe ankriege. Licht. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Licht hier drin. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Oh. Oh, so, jetzt habe ich das erste Mal gelegen. Aber ich glaube, ich habe eine gefunden. Ja. Und wieder mal heißt es, das geht doch einfach. Weil ja. Und schon wieder ist mein Handy auf dem Boden. So, ich habe eine gefunden. Also man muss nicht in die Höhle rein. Und ich erinnere mich jetzt auch wiederum, dass das auch im Geochecker erwähnt war. Aber wie das so oft ist bei uns Geocachern, wir sind natürlich immer sehr, sehr, sehr, sehr neugierig und müssen natürlich alles erkunden. Und somit sind wir auch heute wieder einmal ein Stück zu weit gegangen. Aber es hat Spaß gemacht. Was soll ich zu dem Cache sagen? Also, es ist eine richtig coole Location. Man hat von hier oben eine fabelhafte Aussicht. Im Winter, wenn die Blätter weg sind, kann man es richtig genießen. So, wir sind im Logbuch verewigt, also werden wir jetzt alles wieder zurück verstauen. So oft wird der gar nicht gefunden, wie ich das sehe. August das letzte Mal, davor im März zweimal, dann im Januar. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mit mir sind es 6 Funde in diesem Jahr. Nicht die Welt. Aber wie gesagt, ist ja auch kein leichter Mystery. Jetzt werde ich. Da ist es wieder ordnungsgemäß verstauen. So. Erledigt. So. Das war's für heute. Also Leute, ich muss euch was sagen. Dieser Cache ist wirklich gut gemacht. Nicht die Dose an sich, aber die Location ist gut und das Rätsel macht auch tierisch Spaß. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Abseits bekannter Wege. Ich hoffe, euch hat dieser kleine GC-Outdoor-Teil gefallen. Den Mystery, ach das geht doch einfach 11, findet ihr unter der GC-Nummer GC4DTME. Erst als ich zu Hause war, merkte ich während des Loggens, dass dieser Cache nicht wie von mir in der Aufzeichnung erwähnt 6-mal, sondern bereits 11-mal in diesem Jahr gefunden wurde. Dies möchte ich an dieser Stelle nochmal korrigieren bzw. erwähnt haben. Doch was lernen wir aus dieser Outdoor-Folge? Der Owner hat nicht beabsichtigt, dass diese Steinbruchkammer oder wie man das Gebilde vor Ort auch nennen mag, betreten werden soll. In dieser Kammer sind sehr viele Steinbrocken vorhanden. Die Wände und Decken in diesem beengten Raum sind sehr spitz und scharfkantig. Ich würde sogar behaupten, dass eine Einsturzgefahr nicht auszuschließen ist. Hier habe ich mich sogar vielleicht selbst unnötig in Gefahr gebracht. Das hätte ich leicht umgehen können, wenn ich mich besser auf diesen Cache vorbereitet hätte. Mein Appell an euch, lest euch immer erst vollständig das Listing des Caches durch und achtet auf die aufgeführten Hinweise des Owners. Nicht nur im Listing, auch in den Hints oder im Geochecker, wie in diesem Fall, können wichtige Informationen enthalten sein, die einem das Bergen des Caches vor Ort erleichtern können. Achtet auch immer bitte auf die im Cache angewählten Attribute, denn auch hierdurch kann man die Situation vor Ort oftmals viel besser einschätzen. So, das sollte es erst einmal für die erste Folge von Abseits bekannter Wege gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen und ich würde mich über nette Kommentare von euch sehr freuen. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Abseits bekannter Wege. Schön, dass du mir bis jetzt zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich über einen netten Kommentar zu diesem Podcast oder dieser Folge sehr freuen. Ich werde deinen Kommentar mit Sicherheit aufmerksam lesen und für ewig dankbar sein. Das beste Kompliment, was du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung meines Podcasts. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal abseits bekannter Wege. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.